Erster der Engel, der mit mir sprach, weckte mich wieder auf, als ob ich aus dem Schlaf erwacht wäre. Zweiter er fragte mich, was siehst du? Ich antwortete, ich sehe einen Leuchter aus purem Gold. Oben auf dem Leuchter ist ein Ölbehälter, und daran sind 7 Lampen mit 7 Röhren, die Öl zu den Lampen leiten. Dritter neben dem Leuchter stehen 2 Ölbäume, einer rechts und einer links vom Ölbehälter. Vierter daraufhin fragte ich den Engel, der mit mir sprach, Herr, was bedeuten diese Dinge? Fünfter der Engel, der mit mir sprach, antwortete, weißt du wirklich nicht, was das bedeutet? Ich sagte, nein, Herr. Sechster dann sagte er zu mir, dies ist die Botschaft des Herrn an Serubabel, es geschieht nicht durch menschliche Macht oder Stärke, sondern allein durch meinen Geist, sagt der Herr der Herrscharen. Siebter wer bist du, großer Berg, der Serubabel im Weg steht? Du wirst zu einer Ebene werden. Serubabel wird den Schlussstein des Tempels unter Jubelrufen setzen, und die Leute werden rufen, Gnade, Gnade sei ihm. Achter danach sprach der Herr wieder zu mir, neunter Serubabel hat den Grundstein für dieses Haus gelegt, und er wird es auch fertig bauen. So werdet ihr erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich zu euch gesandt hat. Zehnter niemand soll die kleinen Anfänge verachten, denn die Menschen werden sich freuen, wenn sie das Bleilot in Serubabels Hand sehen. Diese 7 sind die Augen des Herrn, die die ganze Erde beobachten. Elfter dann fragte ich ihn, was bedeuten die beiden Ölbäume rechts und links vom Leuchter? Zwölfter ich fragte ihn noch einmal, was bedeuten die beiden Zweige der Ölbäume, die neben den goldenen Röhren sind, aus denen das goldene Öl fließt? Dreizehnter er antwortete mir, weißt du wirklich nicht, was diese bedeuten? Ich sagte, nein, Herr. Vierzehnter dann sagte er, das sind die beiden Gesalbten, die dem Herrn der ganzen Erde dienen.